بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs ist aller Barmherzigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit. Wir werden inshallah ta'ala heute mit dem Kapitel Mufsidat al-Wudu oder Nawaqid al-Wudu weitermachen, indem es um diejenigen Sachen geht, die den Wudu ungültig machen. Wir waren beim 11. von diesen 19 Punkten stehen geblieben. Und der 11. Punkt ist Erbrochenes und Eiter. Und noch einmal zur Wiederholung, wir haben gesagt, dass drei Dinge eine Rolle spielen dafür, ob unser Wudu ungültig wird, wenn etwas aus dem Körper austritt. Erstens, das, was austritt, da ist es etwas, was Najis ist oder etwas, was Tahir ist. Zweitens, kommt es auf die Stelle an, von der es austritt. Und drittens, kommt es darauf an, in welchem Zustand diese Sache austritt. Und wenn wir Erbrochenes und Eiter betrachten, so müssen wir, beim Erbrochenen unterschiedliche Fälle voneinander unterscheiden. Wir unterscheiden drei Fälle voneinander. Auf Arabisch Al-Qay, das ist das Erbrochene. Erstens, das Erbrochene hat seinen Geruch oder seine Farbe durch Verdauen bereits verändert. Das heißt, man erbricht etwas aus, das nicht mehr in dem Zustand ist, wie man es geschluckt hat. Das heißt, teilweise ist schon zersetzt worden, es hat seine Farbe verändert, den Geruch verändert und so weiter. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, dass das Essen seine Eigenschaften nicht ganz verändert hat, sondern nur teilweise. Und wie im ersten Fall, so auch im zweiten Fall, sind die absolute Mehrheit der Ulama der Ansicht, dass das Erbrochene Najis ist. Und folglich, nach dem, was wir gesagt haben, führt es zum Verlust des Wudu aufgrund einer Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar von Abu Darda radiallahu anhu berichtet, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qa'a fa'aftara fa'tawadda. Abu Darda berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sich übergab, danach sein Fasten brach und den Wudu vollzog. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass man durch Erbrechen seinen Wudu verliert. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Wudu neu gemacht. Und der dritte Fall ist, dass man das Erbrochene sich noch gar nicht verdaut hat. Das hat sich noch also gar nicht verändert. Das ist wie wenn man etwas geschluckt hat und es gleich ein paar Minuten später wieder erbricht. In diesem Fall ist das Erbrochene Tahir und folglich bleibt auch der Wudu sahih. Das heißt, der Wudu wird dadurch nicht ungültig. Beim Erbrochenen, das ist wie gesagt, das ist die Fallunterscheidung, die wir zu machen haben in Bezug auf diese Angelegenheiten. Ansonsten, was das Eiter angeht, so führt der Verlust von Eiter nicht zur Ungültigkeit des Wudu, genauso wenig wie das Blut. Es sei denn, es tritt aus dem Geschlechtsorgan aus, egal ob es aus dem Geschlechtsorgan ist oder aus dem After ist. Wenn es aus einem der beiden Geschlechtsteile austritt, dann ist der Wudu dadurch ungültig. Dann der 12. Punkt ist der Schlaf und das Verlieren des Bewusstseins. Der Schlaf, sobald man sein Bewusstsein verloren hat, sobald man, und das egal, ob das jetzt durch Ohnmacht ist oder ob das durch tiefen Schlaf ist, sobald man seine Ohnmacht, sobald man sein Bewusstsein verloren hat, ist dadurch der Wudu ungültig geworden. Das heißt, es geht nicht um den Schlaf an sich, sondern es geht um die Tatsache, dass man erst mit zwei Rakat, barakallahu fikum, und dann inshallah ta'ala. Es geht also um die Tatsache, dass man sein Bewusstsein verliert und nicht um den Schlaf an sich. Und was dafür spricht, ist, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum in einer Überlieferung kurz eingenickt sind. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht dazu aufgefordert, den Wudu zu abtischen. Gebetet? Das ist zwei Rak'at. Du, ja. Versteht ihr mich? Ja. Ihr sollt erst zwei Rak'a beten, bevor in die Moschee kommt, erst zwei Rak'a beten, dann setzt man sich hin. Barakallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen nicht gesagt, dass sie den Wudu erneuern sollen. Und das weist darauf hin, dass wenn man kurz einnickt, ohne dabei das Bewusstsein ganz zu verlieren, ist der Wudu deswegen noch nicht ungültig. Woran kann man das festmachen? Ob der Schlaf tief genug war oder nicht? Das kann man daran festmachen, zum Beispiel, wenn du einen Stift in der Hand hältst und dieser Stift fällt von dir runter und du merkst es, dass er runtergefallen ist, dann war dein Schlaf noch nicht tief genug. Oder der zweite Fall, wenn du zum Beispiel unter anderen Leuten bist und die Leute unterhalten sich und du hörst die Stimmen und du kannst noch und du kriegst noch mit, du bist so im Halbschlaf, wie man sagt, ja, und du kriegst noch mit, wer gerade am Reden ist und wer nicht gerade am Reden ist, dann bist du auch noch nicht tief genug im Schlaf gewesen, dann auch dann bleibt der Wudu gültig. Aber wenn du so tief eingeschlafen bist, dass du nicht mehr weißt, wer gesprochen hat und wer nicht mehr spricht, dann ist in diesem Fall dein Wudu ungültig. Und warum? Nicht, weil der Schlaf an sich ein Hadath ist, sondern weil während des Schlafes der Hadath geschehen kann, weil während des Schlafes der Hadath geschehen kann, ohne dass man ihn bemerkt. Fragen hinterher. Das ist der Maßstab. Und die Überlieferung, die ich gerade eben gesagt habe, ist eine Überlieferung von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Nachts vom Isha-Gebet abgehalten wurde. Er schob es so lange hinaus, bis wir uns in der Moschee hinlegten. Danach wachten wir auf, legten uns wieder hin und wachten wieder auf. Dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu uns hinaus und sagte, es gibt heute Nacht niemanden von den Erdbewohnern, der auf das Salah wartet, außer euch. Und in einer anderen Version des Hadiths heißt es, ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ وَصَلَّى. Dann verlangte er vom Muaddin die Iqama auszurufen und verrichtete das Salah. Und in diesem Fall hat er den Leuten nicht gesagt, dass sie den Wudu erneuern müssen. Ebenso sagte Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Die Freunde des Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم pflegten, wenn sie auf das Isha Salah warteten, schon den Kopf auf die Brust senkten, wird aus Müdigkeit, wenn der Kopf nach unten senkt, und schon den Kopf auf die Brust senken ließen, zu beten, ohne den Wudu zu erneuern. Da es also um das Prinzip geht, dass man sein Bewusstsein verliert, wissen wir, dass auch der Wudu ungültig wird, wenn man sein Bewusstsein anders verliert. Nicht durch Schlaf, sondern zum Beispiel durch Ohnmacht oder geistige Behinderung oder durch eine Narkose oder zum Beispiel durch Rausch, Gott bewahre. All diese sind Dinge, wodurch der Wudu ungültig wird. Allerdings, wenn man sein Bewusstsein verliert und das durch Ohnmacht war oder Verrücktheit, dann muss man nicht nur den Wudu vollziehen, sondern zusätzlich auch den Ghusl vollziehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gegen Ende seines Lebens mehrmals in Ohnmacht gefallen ist, hintereinander, hat er jedes Mal, wenn er aufgewacht ist, hat er gefragt, haben die Leute schon gebetet? Dann hat man gesagt, nein, dann ist er aufgestanden, hat den Ghusl vollzogen. Und das müsst ihr euch vorstellen, obwohl er in den letzten Tagen seines Lebens war, sallallahu alaihi wasallam, und er war am Sterben, und trotzdem, obwohl er schwer krank war, und ihr wisst, der Prophet hat doppelt so stark gelitten, wie ein normaler Mensch leidet, und trotzdem hat er den Ghusl vollzogen und ist dann wieder in Ohnmacht gefallen. Ein zweites und das dreimal hintereinander. Und das weist darauf hin, dass das in Ohnmacht zu fallen, dass man dadurch in den Zustand des großen Hadath sogar verfällt und nicht nur in den Zustand des kleinen Hadath. Denn wenn es eine freiwillige Sache gewesen wäre, dann wäre das der Zustand, in dem man als ehestes oder am ehesten solch eine freiwillige Tat weglässt. Ja? Weil das ist schon eine große Anstrengung, das zu machen in diesem Zustand. Na, und das Gleiche gilt, wie gesagt, bei Trunkenheit und bei vollen Narkosen und Ähnlichem. Die nächste Angelegenheit ist das Anfassen der Geschlechtsteile. Das Anfassen der Geschlechtsteile führt ebenfalls gemäß der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten zur Ungültigkeit des Wudu. Und der Beweis dafür, und das ist die Grundlage für dieses Kapitel, ist die Aussage von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und auch in einer Überlieferung von Busra, der Tochter von Safwan, man massa dhakarahu falyatawadda. Das heißt, wer sein Glied angefasst hat, soll den Wudu vollziehen. Inhaltlich wurde das auch über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhum überliefert. Er sagte, und zwar berichtet das Nafi' über ihn, kana idha massa qala idha massa ahadukum dhakarahu faqad wajaba alayhi alwudu. Ibn Umar pflegte zu sagen, wer sein Geschlechtsteil berührt hat, muss den Wudu vollziehen. Und das ist über die ausgezeichnete Überlieferungskette überliefert worden. Malik über Nafi' über Abdullah ibn Umar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht, ob das mit sexueller Absicht geschieht oder nicht. Deswegen ist die Sache in diesem Fall unerheblich, weil manche Ulama haben einen Unterschied gemacht, ob mit oder ohne. Und dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht. Es gibt einen anderen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Talq ibn Ali radiallahu ta'ala anhu. Dieser Hadith besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihm gefragt worden ist, wenn man sein Geschlechtsteil anfasst während dem Salat, wird dadurch der was hältst du davon, O Gesandter Allahs? Der Prophet sagt daraufhin, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ. Ist denn dein Geschlechtsteil nicht etwas anderes als ein Teil von dir selbst? Das heißt also, wo ist der Unterschied, ob du dein Geschlechtsteil anfasst oder ob du deine Hand anfasst oder dein Gesicht anfasst, dein Kopf anfasst, dein Fuß anfasst? Das ist alles ein Teil von dir. Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass der Wudu dadurch nicht ungültig wird. Doch wie geht man vor, wenn man zwei Hadithe hat, die sich zu widersprechen scheinen? Der eine Hadith sagte ganz deutlich, man massa dhakarahu falyatawadda, wer sein Geschlechtsteil angefasst hat, soll den Wudu vollziehen. Der andere Hadith sagt offensichtlich etwas anderes. Erstens, man hat drei Schritte, die man macht, wenn man zwei Hadithe hat, die sich zu widersprechen scheinen. Erstens schaut man nach der Thematik Naskh. Naskh bedeutet, man schaut, ist einer der beiden Überlieferungen, ist einer der beiden Hadithe aufgehoben? Das heißt, galt einer der beiden Hadithe eine Zeit lang und danach galt er nicht mehr? Zum Beispiel, du wirst finden im Koran al-Karim Verse, die darauf hinweisen, dass das Trinken von Wein halal ist. Und du wirst Verse finden im Koran, dass das Trinken von Wein haram ist. So, wie gehst du vor an diesen beiden? Du guckst erstmal, zeitlich gesehen, war eine Aya vor der anderen, chronologisch gesehen? Wenn ja, dann ist die zweite von beiden diejenige, die die erste aufgehoben hat, logischerweise. Weil du hast ja hier einen offensichtlichen Widerspruch, aber keinen wirklichen Widerspruch, weil das kann es ja nicht geben. Und die erste Eier hat eine Zeit lang gegolten, am Anfang des Islam war es erlaubt. Und dann kam die andere Eier und hat das verboten. Deswegen, das ist die erste Vorgehensweise, wie man machen würde bei diesem Hadith, bei diesen beiden Hadithen von Abu Huraira. Auf der einen Seite darauf hinweist, dass der Wudu ungültig wird. Und der Hadith von Talq radiallahu anhu, dass der Hadith gültig bleibt. Die zweite Form, wenn du das nicht weißt, wenn du nicht weißt, dass der eine Hadith vor dem anderen war oder nach dem anderen war, dann guckst du auf die zweite Möglichkeit, Al-Jam'a. Jam'a bedeutet, du schaust, gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Überlieferungen miteinander zu vereinen? Gibt es im Hadith irgendeinen Hinweis darauf, dass diesen offensichtlichen Widerspruch löst? Also es gibt doch keinen Widerspruch, sondern es würde sich lösen. Wenn ja, dann ist das der zweite Schritt. Logischerweise, weil erstmal guckst du, ob er aufgehoben. Wenn der Prophet sagt, das erste ist aufgehoben, sallallahu alaihi wasallam, dann brauchst du nicht weiterdenken, wie du die beiden miteinander vereinbarst. Ja? Im zweiten Schritt, wie gesagt, du guckst, gibt es eine Möglichkeit, diese beiden miteinander zu vereinen. Wenn diese Möglichkeit auch nicht gibt, weil der Text keinster Weise darauf hinweist, oder die Überlieferung keinster Weise darauf hinweist, dann gehst du zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt nennt man Tarjih. Tarjih heißt abwägen. Das heißt, du schaust, welche Argumente sprechen für den ersten Beweis, welche Argumente sprechen für den zweiten Beweis und die stärkeren Argumente, das heißt diejenigen, die in der Waagschale schwerer wiegen, dessen Ansicht nennt man Rajih, weil das schwerer wiegt. Rajih heißt, liegt schwerer in der Waage. Und die andere Ansicht nennt man Marjuh, das heißt, sie liegt leichter in der Waage und dann handelt man nach dem stärkeren unterlässt die schwächere Ansicht. Das ist die Vorgehensweise. Wenn wir das anwenden wollen, auf unsere Thematik, die wir jetzt hier in diesem Fall haben, dann schauen wir. Nasch, gibt es Hinweise in diesen Überlieferungen, die wir vorgelesen haben, dass die eine Überlieferung vor der anderen stattgefunden hat? Und die Antwort lautet, ja, gibt es. Denn Talq ibn Ali, radiallahu ta'ala anhu, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen am Anfang der Zeit von Medina. Das heißt, erst nachdem, während der Zeit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Moschee in Medina gebaut hatte. Was Abu Huraira radiallahu ta'ala angeht, so war er erst ein paar Jahre später in den Islam eingetreten. Erst mehrere Jahre später ist er Muslim geworden. Insofern haben wir einen starken Hinweis auf Nasch. Wir haben keinen 100%, aber wir haben einen Hinweis. Das heißt, selbst wenn wir nicht danach handeln würden, so wenn wir das am Ende in die Waagschale legen würden, für und gegen, pro und contra, hätten wir hier ein starkes Argument für die Ansicht, die besagt, dass der Wudu ungültig wird. Die zweite Art, haben wir gesagt, wenn der Nasch nicht greift, wir schauen auf den Jam'a. Bei Jam'a können wir sehen, dass es offensichtlich in beiden Hadithen nicht genau um das Gleiche geht. Denn als der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, man massa dhakarahu falyatawadda, wer sein Geschlechtsteil angefasst hat, soll den Wudu vollziehen, könnte man die Frage stellen, meinte er, dass man sein Geschlechtsteil direkt berührt oder dass zwischen der Hand und dem Geschlechtsteil ein Stück Stoff ist? Die Antwort lautet, offensichtlich meinte er das direkte Berühren. Denn das ist, was man versteht unter Berühren in der Regel. Aber der andere Hadith von Talq, er fragte das Berühren des Geschlechtsteils während des Salah. Und während des Salah, normalerweise, man meint damit zum Beispiel Kratzen oder ähnliches. Und das geschieht durch die Kleidung hindurch und nicht unter der Kleidung. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das Berühren im Hadith von Talq ein indirektes ist und das Berühren im Hadith von Abu Huraira ein direktes ist. Und so hätten wir eine Möglichkeit, die beiden Hadithe miteinander zu vereinbaren, ohne den einen Hadith außer Acht zu lassen. Was dafür spricht, ist eine Überlieferung von Abu Huraira selbst, radiallahu anhu. Er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, إِذَا أَخْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. Wer mit seiner Hand nach seinem Geschlechtsteil langt, sodass zwischen diesen beiden kein Hindernis und kein Tuch ist, so hat man die Gebetswaschung zu vollziehen. Das ist ein starker Hinweis, wie gesagt, für Al-Jam'a. Eine Regel lautet außerdem, nach allen Belegen zu handeln, hat Vorrang gegenüber der Umsetzung von nur einem von beiden. Wenn du also mehrere Hadithe hast und du kannst sie miteinander vereinen, dann hat das Vorrang gegenüber die dritte Stufe, der Tarjih. Tarjih, wenn wir nicht wissen, nach welchen Beinen wir handeln können, wir haben keinen Hinweis auf Nasch, dann könnten wir sozusagen nach einem handeln und anderen weglassen, Beleg, aber eine Regel besagt, gemäß allen Überlieferungen, gemäß allen Hadithen in diesem Thema zu handeln, hat Vorrang gegenüber, dass man nur nach manchen von diesen Überlieferungen handelt, im Gegensatz zu anderen Überlieferungen. I'malun nususi awla min ihmaliha. Das ist die Regel auf Arabisch. Wenn die erste und die zweite Sache nicht greifen, das heißt weder Nasch greift noch Jam' greift, dann gucken wir auf den Tarjih. Und beim Tarjih haben wir folgende Regel, die wir anwenden können. Beim Tarjih suchen wir nach zusätzlichen Beweisen, nach zusätzlichen Regeln. Und wir haben eine Regel, sie lautet, wenn wir zwei Hadith haben, die sich gegenseitig widersprechen, dann hat man denjenigen Hadith vorzuziehen, der dem widerspricht, was grundsätzlich der Fall war. Wenn wir zwei Hadithe haben, die sich gegenseitig widersprechen, und der eine von beiden stimmt überein mit dem, was grundsätzlich der Fall war, und der andere von beiden widerspricht dem, was grundsätzlich der Fall war, dann handeln wir nach welchen von beiden Hadithen? Nach demjenigen, der dem widerspricht, was grundsätzlich der Fall war. Wenden wir diese Regel auf diese Thematik an. Ich meine, die Begründung der Regel, das ist ein Thema von Usul al-Fiqh. Ja? Wir wenden die Regel jetzt an. Wir haben dieses Werkzeug jetzt und möchten diese Regel anwenden. Wir wenden die Regel an, indem wir sagen, wenn wir keinen Beweis hätten, weder dass der Wudu bleibt, noch dass der Wudu ungültig wird, wenn man sein Geschlechtsteil anfasst. Von was würden wir ausgehen, wenn jemand Wudu hat, nach Berührung? Wir würden davon ausgehen, dass der Wudu bleibt. Weil solange du keinen Beweis hast, dass der Wudu ungültig wird, kannst du nicht jemandem sagen, dein Wudu ist ungültig geworden. Das ist ja logisch. Jetzt hast du einen Hadith, der sagt, wenn du dein Geschlechtsteil berührst, bleibt der Wudu gültig. Dieser Hadith stimmt überein mit dem, was grundsätzlich die ganze Zeit schon der Fall war, oder? Wunderbar. Das heißt, dieser Hadith beschreibt nur die derzeitige Situation. Er gibt nochmal das wieder, was gerade gilt. So, aber der andere Hadith widerspricht. Das heißt, der andere Hadith, der besagt, dass der Wudu ungültig geworden ist, er bringt was Neues. Er bringt eine zusätzliche Information. Und insofern hast du die Hadithe miteinander vereint, indem du gesagt hast, der erste Hadith widerspiegelt die derzeitige Situation, also das, was grundsätzlich der Fall war. Und der andere Hadith bringt eine neue Regel. Und das, was neu ist, hat Vorzug gegenüber dem, was alt ist. Und so lautet er. Und das habe ich jetzt extra an dieser Stelle ausführlich gemacht, weil diese Art von Begründung, stellt euch vor, wir würden das jedes Mal machen, bei jedem einzelnen Thema. Das wird lange dauern. Ja? Deswegen, der Faqih wird nicht in jedem einzelnen Thema alles aufsplitten bis ins Detail, weil das wiederholt sich. Diese Regel, die wir hier angewendet haben, die wenden wir bei anderen Regeln genauso an. Okay? Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das inshallah ta'ala auch gut nachvollziehen. Tayyib, wenn wir gesagt haben, das Geschlechtsteil, dadurch wird der Wudu also ungültig, das ist die Zusammenfassung von allem, dann stellt sich die folgende Frage. Gilt das nur für das Geschlechtsteil des Mannes oder gilt das auch für das Geschlechtsteil der Frau? Und die Antwort lautet, das gilt für Mann und gilt auch für Frau. Dann gilt es auch nur für das männliche Geschlechtsteil vorne und auch für den After hinten. Das gilt für beides. Gilt für beides, denn der arabische Ausdruck im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam lautet in einer Überlieferung statt Zakara ist das männliche Glied. In einer anderen Überlieferung heißt es Farj. Und der Farj ist impliziert das männliche als auch das weibliche und das gilt sowieso sowohl für vorne als auch für hinten. Und dieser Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet weder das Gesäß des Menschen noch die Hoden des Mannes. Denn die Hoden werden zwar erwähnt in einer Überlieferung, allerdings ist diese das in einer Überlieferung ein Zusatz, nennt man Idraj. Das heißt, es ist nicht ein Wort des Propheten, sondern eine Hinzufügung einer der Überlieferer als eine Verdeutlichung seiner Ansicht. Und deswegen wird also nur durch das Geschlechtsteil an sich, nicht durch die Hoden beim Mann, der Wudu dadurch ungültig. Was mit den Oberschenkeln? Mit Oberschenkeln der Wudu bleibt gültig. Ich weise darauf hin, weil manche Ulama das aufgrund einer Überlieferung gesagt haben, die aber richtigerweise auch nicht authentisch ist. Beim Mann genau das, beim Mann auch, was mit der Vorhaut des Mannes, genauso auch dadurch wird der Wudu ungültig und dementsprechend auch bei der Frau die Schamlippe. Dann, wenn wir gesprochen haben über das eigene Geschlechtsteil, was ist, wenn zum Beispiel das Geschlechtsteil einer anderen Person, wie zum Beispiel dein Kind, du wäschst es oder du wickelst es oder ähnliches, auch hierfür gilt das Gleiche. Auch wenn man das Geschlechtsteil einer anderen Person berührt hat, wird dadurch der Wudu ungültig. Und jemand könnte einwenden und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber gesagt, man massa dhakarahu falyatawadda, wer sein Geschlechtsteil berührt hat, dessen Wudu wird ungültig. Und hier erinnern wir noch einmal an eine wichtige Regel, die wieder zum Tragen kommt. Sie lautet, إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. Das heißt auf Deutsch, und die Regel, die wir sie öfter erwähnt haben, inshallah ta'ala könnt ihr sie an entsprechender Stelle nachschlagen, aber nur auf Deutsch übersetzt, sie lautet sinngemäß, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder auch eine andere Person, ja, das ist eine allgemeine Regel, das hat was mit Sprache auch zu tun, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aussage trifft, die eine einschränkende Bedeutung hat, diese Aussage aber nur deswegen getroffen hat, da hat das nur gesagt, weil das meistens der Fall ist, ja, dann hat diese einschränkende Aussage keine einschränkende Bedeutung. طيب. Bei Kindern, weil wir gesagt haben, fremd, da ist die Frage also, spielt es eine Rolle, ob das erwachsene Personen sind oder wie Mann und Frau oder ob das Kinder sind, spielt keine Rolle. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht zwischen dem Alter. Wenn man noch ins Detail geht, dann wir sehen, dass die Ulama rahimahumullah alles yani berücksichtigt haben. Was ist mit einem Zwitter? Ein Zwitter ist jemand, der sowohl Merkmale eines Mannes hat, als auch Merkmale einer Frau hat. In diesem Fall sagen wir, wenn es nicht klar ist, weil ein Zwitter auf Arabisch Khuntha hat zwei Fälle. Entweder ist klar geworden, zu welchem Geschlecht er eher gehört, oder es ist nicht klar geworden. Wir reden jetzt von dem Fall, dass es noch nicht klar geworden ist. Wenn es nicht klar geworden ist, in diesem Fall wird der Wudu nur dann ungültig, wenn man beide Geschlechtsteile berührt hat, sowohl das männliche als auch das weibliche, weil erst dann kannst du mit Sicherheit sagen, dass der Wudu ungültig geworden ist. Vorher ist es zweifelhaft. Wenn es zweifelhaft ist, bleiben wir bei dem, was grundsätzlich der Fall ist. Und zwar dem, was gewiss ist. Gewiss war, dass man vor den Wudu hat. Denn in der Regel lautet, Al-Yaqinu la yuzalu bishak. Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Was ist mit Tieren? Wenn wir schon bei diesem Thema sind. Bei Tieren sind die allermeisten Ulama der Ansicht, dass der Wudu nicht ungültig wird. Ich rede nicht vom Tier, sondern ich rede vom Wudu des Menschen, der das Tier berührt hat. Weil die Hadithe sich alle beziehen auf Menschen und nicht auf die Tiere. Es gibt auch, das ist die Ansicht der, wie gesagt, der allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala. Wenn wir dieses Thema jetzt verstanden haben, stellt sich die Frage, geht es, um welchen Teil der Hand geht es? Geht es um, weil auf Arabisch das Wort Yad bezeichnet, sprachlich gesehen, alles ab den Fingerspitzen bis inklusive der Schulter. Ja, dieser ganze Bereich. Das heißt, da gehört die Hand, der Unterarm und auch der Oberarm dazu. Was ist aber relevant für den Verlust des Wudu? Wir sagen, für den Verlust des Wudu ist nur relevant die Hand, der Handbereich, Al-Yad. Nur der Handbereich, das heißt bis zu der bis zum Handgelenk. Also nicht mehr der Oberarm und nicht mehr der Unterarm. Dann kann es auch sein, dass das Geschlechtsteil abgetrennt ist. Also wenn es sich nicht mehr am Körper befindet. Also die Ulema haben alles berücksichtigt. Ja. Stell dir vor, jemand berührt ein Geschlechtsteil, wie ein Arzt zum Beispiel, bei dem, der einen Patienten etwas amputieren musste. Und er berührt dieses amputierte Geschlechtsteil. Wird dadurch der Wudu ungültig? Die Antwort lautet ja. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht, ob dieses Geschlechtsteil sich an der Stelle noch befindet oder nicht mehr. Gehen wir zum 14. Punkt. 14. Punkt ist das Berühren einer Frau. Und das Berühren einer Frau führt richtigerweise nicht zum Verlust des Wudu. Und der Grund dafür ist, dass wir keinen einwandfreien Beweis haben. Ich sage extra, wir haben keinen einwandfreien Beweis. Denn zu sagen, man hat gar keinen Beweis, oder es gibt keinen Beweis dafür, das ist übertrieben. Es gibt Beweise, Hinweise dafür, darauf, dass der Wudu ungültig wird, wenn man eine Frau berührt. Allerdings sind sie nicht überzeugend. Denn die Gelehrten, die gesagt haben, dass der Wudu ungültig wird durch die Berührung einer Frau, durch das Berühren einer Frau, sie haben das nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie haben eine Aya aus dem Koran dafür und sie haben Beweise dafür. Und es gibt Imame, die das gesagt haben. Deswegen müssen wir immer fair bleiben und sagen, es gibt für und wider, aber uns hat vielleicht die eine Ansicht mehr überzeugt als die andere Ansicht. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Wenn wir diskutieren wollten, was die Ansicht der Gelehrten ist, die sagen, dass der Wudu ungültig ist, würden wir die Beweise erwähnen, aber wollen uns ja beschränken auf eine Ansicht und auch den Beweis dazu kennen. Erstens, erster Beweis ist das Hab. Das Hab bedeutet, dass wir uns an das festhalten, was vorher der Fall war. Die ganze Zeit, wenn jemand Wudu gemacht hat, hat er Wudu. Solange es keinen Beweis dafür gibt, dass der Wudu weg ist, bleibt er. Also das heißt, wer muss das Argument liefern, dass der Wudu ungültig ist? Wir, die wir sagen, der Wudu bleibt, oder die anderen, die sagen, dass der Wudu ungültig geworden ist? Natürlich die anderen, die gesagt haben, dass der Wudu ungültig geworden ist. Deswegen beschränken wir uns jetzt auf die Beweise, dass der Wudu bleibt. Erstens ist das Haben wieder. Zweitens, Aisha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manche seiner Frauen küsste und hiernach zum Salat ging, ohne den Wudu durchzuführen. Nur damit wir wissen, diese Thematik ist auch nicht immer so kurz abzuschließen, wenn man das ins Detail geht. Weil die Gelehrten, die sagen, dass der Wudu ungültig wird, die kennen auch diese Überlieferung von Aisha, radiallahu anha. Die haben die nicht überlesen, die haben die nicht übersehen, die haben die nicht vergessen zu berücksichtigen. Ja? Nur der Hadith an sich ist umstritten. Der Hadith an sich ist umstritten. Das heißt, die Gelehrten sind unterschiedlich an sich, aber authentisch ist. Was wir jetzt gesagt haben, ist aufgebaut auf der Ansicht, dass der Hadith authentisch ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Die verschieben wir dann in das Thema Hadith-Wissenschaft. Wir sparen uns das. Ja. Und richtigerweise natürlich, wenn wir sagen, der Wudu bleibt gültig, dann ist es auch irrelevant, ob man das mit Sex oder Absicht macht oder nicht, weil wir gesagt haben, weil wir keinen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen gemacht haben. Diejenigen Gelehrten, rahimahumullah, die gesagt haben, dass der Wudu ungültig wird, wenn man eine Frau berührt, für sie stellt sich eine weitere Frage, die sich für uns jetzt nicht stellt. Aber sie ist für uns trotzdem interessant für andere Themen, deswegen möchte ich sie trotzdem erwähnen. Und zwar ist die Frage, gehören in dieser Thematik und auch in anderen Thematiken die Haare einer Person und die Knochen einer Person oder die Fingernägel einer Person zur Person selbst oder nicht? Und wenn du sagst, es gehört zum Wesen einer Person, seine Haare und seine Knochen und seine Nägel, und Knochen, Nägel ist gleich, ich sag mal einfach Knochen, dann sagt man, dass in diesem Fall, wenn man die Haare einer Frau oder die Fingernägel einer Frau oder die Zähne einer Frau berührt, dann wird dadurch der Wudu ungültig. Und wenn nicht, dann nicht. Das könnte relevant sein für eine Person, die sagt, wenn meine Frau das Haus verlässt, dann ist sie geschieden. Dann ist klar, wenn sie das Haus verlässt, ist sie geschieden. Aber wenn sie sagt, wenn er sagt, wenn, wie heißt es, wenn sie dann in diesem Fall wie heißt es, ihre Haare abschneidet und die Haare nur rauswirft aus dem Haus, dann würde das würde die Scheidung nach einer Ansicht gelten, nach der anderen Ansicht nicht. Oder andersrum, wenn wir sagen würden, sobald die Haare meiner Frau das Haus verlassen haben, ist sie geschieden. Dann muss sie sich erstmal kahl rasieren und dann erst wie heißt es, das Haus verlassen und die Haare zurücklassen, wenn sie möchte, dass der Wudu, wenn sie möchte, dass die Scheidung nicht gilt. Ja? Und nach der anderen Ansicht, wie gesagt, je nachdem, welche Ansicht man in diesem Fall vertritt. Und richtigerweise gehört es eben nicht zum Wesen der Person dazu. Richtigerweise gehört es nicht zum Wesen der Person dazu. Das heißt, die Haare und die Knochen einer Person. Das ist die stärkere Ansicht. Und der Beweis dafür ist, dass Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, im Koran al-Karim, Surat al-Nahl, Vers 80, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Aus ihrer Wolle, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dieser Aya davon, welche Ni'ma er uns gegeben hat. Und zu diesen Ni'am gehört bestimmte Dinge, die wir aus den Tieren gewinnen. Und das ist nicht nur das Fleisch, sondern aus ihrer Wolle, ihren Fell herrschen und aus ihrem Haar hat er uns Ausstattung und Nießbrauch auf Zeit gegeben. Also zum Beispiel eine große Ni'ma ist die Wolle eines Schafes. Und die Wolle eines Schafes, es gibt eine Regel, sie lautet, auch Überlieferung darüber, das, was man von einem lebendigen Tier oder Menschen, was man von einem lebendigen Lebewesen trennt, ist genauso zu behandeln, wie wenn es Meta wäre. Meta ist Verendetes. Und Verendetes ist, je nachdem welches Tier es ist, ist Najis. Also zum Beispiel bei Schafen, bei Kühe und so. Bei diesen Tieren, die geschlachtet werden müssen, damit man sie essen darf, im Gegensatz zu Fische. Also zum Beispiel, du hast ein Schaf. Am Eidtag zum Beispiel, du willst schlachten gehen. Okay? Damit du dieses Schaf essen darfst, du musst es ordnungsgemäß schlachten, richtig? Angenommen, bevor du es schlachtest, stirbt es. Und du sagst, Alhamdulillah, jetzt brauche ich nicht mehr schlachten. Dann sagen wir, nein, dieses Tier ist jetzt Maita. Maita heißt, es ist gestorben, ohne ordnungsgemäß getötet worden zu sein, dass man es essen darf. In diesem Fall darfst du es nicht essen, es ist haram zu essen und es ist Najis, es ist unrein. Rituell unrein. Tayyib. Jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir diese Regel jetzt anwenden würden, auf die Schafswolle, was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, die Regel lautet, das, was du von einem Lebewesen bei lebendigem Leib trennst, ist genauso zu behandeln, wie wenn es Meita wäre. Ein Schaf Meita ist Najis. Also normalerweise würde man denken, wenn man jetzt die Wolle, das Schaf rasiert und die Wolle nimmt, ist Najis, weil es zum Lebewesen gehört. Und wenn es tot wäre, wäre es ein Najis. Aber ist aber in dem Fall nicht. Du darfst die Wolle verwenden von einem Schaf, das du rasiert hast. Also beweist diese Aya, subhanallah, über die Genauigkeit der Gelehrten, diese Aya. Das heißt, diese Aya beweist, dass die Wolle nicht zu dem Wesen des Tieres gehört, das Najis wird. Und deswegen wissen wir, dass wenn jemand sagt, mit dem Beispiel des Talaq, dass eben der Talaq gilt oder nicht gilt, je nachdem, welche Ansicht man vertritt. Also hier sehen wir, dass wenn man die Regeln lernt und sie korrekt anwendet, dann haben sie Einfluss nicht nur im Kapitel der Ibadah, wo wir jetzt uns gerade befinden, und Tahara und Ähnliches, sondern es geht über die Kapitel der Muamalat hinweg. Das sind die Kapitel, die nach den Ibadat kommen, und wie zum Beispiel At-Talaq und Ähnliches. Dann der 15. Punkt ist der Amrad, das ist der Knabe, das ist der kleine Junge, welches auch durch die Berührung eines Jungen wird, der Wudu nicht ungültig. Das wird nur erwähnt, weil das von manchen Gelehrten vertreten worden ist. Und wie ist es mit dem Berührten? Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sind darüber auch unterschiedlicher Ansicht, weil wir halt die ganze Zeit nur gesprochen haben von demjenigen, der berührt. Demjenigen, der berührt. Was mit dem Berührten? Richtigerweise wird der Wudu derjenigen Person, die berührt wird, nicht fasid. Deshalb, denn sie hat niemanden berührt. Was ist mit, das war der 16. 17. Punkt, ist die Totenwaschung und das Tragen der Totenbahre. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idha ghasaltumuh, fa inna mayyitakum laysa binajis, fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ihr den Ghusl an einem eurer Toten durchgeführt habt, müsst ihr den Ghusl selbst nicht durchführen, denn euer Toter ist nicht najis, er ist nicht unrein. Es reicht, wenn ihr eure Hände wascht. Diese Überlieferung ist deutlich hinsichtlich dem, was wir beweisen wollen. Und Abdullah ibn Umar, der erste Beweis. Das zweite Beweis, Abdullah ibn Umar sagte: Kunna nughassilu al-mayyita fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Ibn Umar sagte: Wir pflegten die Toten zu waschen. Manche von uns haben sich dann gewaschen, andere nicht. Manche uns haben gewaschen. Also. Und das weißt du, warum das nicht Pflicht ist. Weißt du, warum das nicht Pflicht ist. Und drittens, nicht vergessen, auch wieder hier ist Istishab ein Beweis. Das heißt also, wir gehen von was gehen wir aus? Wenn jemand Wudu gemacht hat und jetzt den Ghusl für einen Toten gemacht hat oder die Totenbahre getragen hat, können wir davon ausgehen, dass der Ghusl ungültig wird oder nicht? Nein, wir gehen davon aus, dass der Ghusl gültig bleibt, weil wir keinen Beweis haben dafür, dass er ungültig geworden ist. Das nennt man Istishab. Und das ist auch gemäß. Tayyib. 18. Das Essen von Kamelfleisch. Das Essen von Kamelfleisch, egal ob das männliches Kamel war, ob das weiblich war, ob es einhöckriges war, das nennt man Dromedar, oder ob es ein zweihöckriges war, auf Arabisch nennt man das erste Irab und das zweite Buchtiya, egal welches von diesen Kamelarten, wird der Wudu durch das Essen von Kamelfleisch richtigerweise ungültig. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde darüber befragt, ob man, nachdem man Kamelfleisch gegessen hat, den Wudu erneuern muss. Er sagte, vollzieht den Wudu, wenn ihr davon gegessen habt. Dann wurde er über das Fleisch von Schafen und Ziegen gefragt. Er sagte, vollzieht den Wudu davon nicht. Auch hier natürlich ist es eine längere Thematik, weil manche Ulama hier von andere Ansichten haben. Aber wir beschränken uns, wie gesagt, es reicht für uns aus als Muslim, dass man weiß, was die richtigere Ansicht ist und den Beweis dafür kennt. Später, inshallah ta'ala, wenn man das sich gemerkt hat, von A bis Z vom Fiqh, und das wird schon genug Informationen, bis man sich das alles gemerkt hat, danach, inshallah, kann man auch mal lernen, was andere Leute gesagt haben, wie man darauf argumentiert, diskutiert. Wichtig ist für dich erstmal, dass du dich selbst errettest. Zum Kamelfleisch gehört nicht etwa die Leber des Kamels und auch nicht das Fett des Kamels und auch nicht die Milch des Kamels und auch nicht der Urin des Kamels, denn es geht um das Fleisch des Kamels. Das hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Danach wurde er auch gefragt. Kamelfleischbrühe allerdings führt auch wiederum zur Ungültigkeit des Wudu, denn das stammt ja ursprünglich aus dem Fleisch. Die Frage, wieso Kamelfleisch und kein anderes Fleisch? Wir sagen, die Antwort finden wir im folgenden Hadith. Und zwar, eine Frau namens Mu'adha berichtet, dass eine Frau Aisha Folgendes fragte. Also Aisha, radiallahu anha, wurde Folgendes von einer Frau gefragt. Muss eine, das hat, der Hadith hat mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun, aber es geht ums Prinzip. Aisha wurde gefragt, radiallahu anha. Aisha, sie war die gelehrteste unter den Frauen, unter den Sahaba, radiallahu anha. Sie wurde gefragt, muss eine menstruierende Frau ein Salah nachholen? Eine Frau menstruiert monatlich zwischen 6 und 7 Tagen durchschnittlich. Die Frage ist, muss sie diese 6, 7 Tage, die Gebete, diese 30, 35 Gebete, muss sie die nachholen oder nicht? Daraufhin sagte sie, bist du etwa eine Frau aus Harur? Harur ist eine Ortschaft, in der sich die Khawarij versammelt haben gegen den Führer der Gläubigen Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Und sie nennt man Haruriyun. Sie hat sich gefragt, bist du eine Haruriya, bist du eine Frau aus Harur? Und gemeint sind damit Leute, die übertreiben in der Religion. Leute, die übertreiben in der Religion. Und dann sagte sie, bist du etwa eine Frau aus Harur? Dann sagte sie in einer Überlieferung, nein, aber ich frage nur. Deswegen, ich möchte nur wissen, warum. Dann sagte sie, radiallahu anha, zur Zeit des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, pflegten wir auch unsere Tage zu bekommen. Und wir haben weder die Gebete nachgeholt, noch wurde uns angeordnet, sie nachzuholen. Und aus diesem Hadith ergibt sich, dass ein Muslim sich den Bestimmungen Allahs subhanahu wa ta'ala zu fügen hat. Und dass er auf keinen Fall die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala anzweifeln darf, aber er muss auch verstehen, dass er nicht alles begreifen kann. Und wir glauben fest, dass es hinter diesen Regelungen alle Weisheiten gibt. Nur die Frage ist, verstehen wir sie? Oder die Frage ist, sind sie überliefert? Das ist das Erste. Hat Allah azza uns gesagt, warum ausgerechnet dass der Verzehr von Kamelfleisch zur Ungültigkeit des Wudu führt? Antwort lautet nein. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi das nicht mitgeteilt hat, dann brauchen wir auch nicht diese Sache mehr zu erforschen, denn die Sahaba radiallahu anhum haben offensichtlich auch nicht gefragt. Wir kennen keine Überlieferung, wo sie gefragt haben, oh Gesandte Allah, warum Kamele und warum nicht Schafe und Ziegen? Und wenn die Sahaba nicht gefragt haben, dann bleib doch auf ihrem Weg und frag du auch nicht nach und füge dich einfach der Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der letzte Punkt, inshallah, ist alles, was durch Feuer zubereitet worden ist. Das war am Anfang des Islam der Fall und gilt jetzt nicht mehr. Das heißt, egal was man mit Feuer zubereitet, ob man Brot gebacken hat oder ob man yani, Milch durch Feuer erwärmt hat und ähnliches, alles ist aufgehoben. Es gab dazu eine Überlieferung von Abu Huraira, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Wudu'u mimma andajatin nar. Der Wudu muss erneuert werden, wenn man eine Speise gegessen hat, die durch Feuer zubereitet worden ist. Aber die Sache, wie gesagt, ist aufgehoben, das heißt Mansuch, das heißt, sie gilt nicht mehr. Also brauchen wir uns auch nicht mehr länger mit dieser Thematik beschäftigen. Und, nachdem wir kennengelernt haben, wodurch der Wudu ungültig wird und wodurch er nicht ungültig wird, passt zu guter Letzt eine abschließende Regel, denn wir haben uns noch nicht über den Rusul unterhalten. Aber alles, was zum Rusul führt, führt automatisch zur Ungültigkeit des Wudu. Denn das ist klar, denn der kleine Hadath ist im großen Hadath beinhaltet. Also wenn du einen großen Hadath hast, dann hast du einen kleinen Hadath erst recht. Und wenn du den großen entfernst, hast du auch den kleinen entfernt. Deswegen, das gilt allgemein. Eine einzige Ausnahme ist der Tod. Ja. Nachdem wir gelernt haben, wodurch der Wudu ungültig wird und wodurch er bleibt, stellt sich die folgende Frage, wie geht man vor, wenn man sich nicht sicher ist, ob man noch Wudu hat? Wenn man sich nicht sicher ist, ob man Wudu hat, wenden wir folgende Regel an. Das heißt, entweder man ist sich sicher, dass man Wudu hat, Entschuldigung, man ist sich nicht sicher, ob man Wudu hat, oder man ist sich nicht sicher, ob man Wudu verloren hat. Es gibt eine Regel, die ist sehr entscheidend, die haben wir auch vorhin schon erwähnt, und sie lautet, Al-Yaqinu la yuzalu bishak. Das heißt, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Und wir möchten das an folgenden beiden Beispielen verdeutlichen. Erstens, stellt euch vor, jemand vollzieht den Wudu zum Wuhr-Gebet, zum Mittagsgebet. Und nachdem er den Wudu vollzogen hat und Wuhr gebetet hat, zwischen Wuhr und Asr hat er irgendwas gemacht und er weiß jetzt nicht mehr, ob er nach dem Wuhr-Gebet seinen Wudu verloren hat oder nicht. Und jetzt trifft die Asr-Zeit ein und er möchte sein Asr beten. Und er fragt dich jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch Wudu habe vom Wuhr-Gebet. Muss ich mein Wudu erneuern oder nicht? Dann lautet die Antwort, Achi, dein Wudu vorher war richtig, war sahih, denn du hast ihn zum Wuhr gemacht. Du bist dir nicht sicher, ob du ihn verloren hast. Diesen Zweifel, der ist für uns irrelevant. Deswegen bleibst du bei dem, was sicher ist. Sicher ist, dass du zum Wuhr Wudu gemacht hast. Unsicher ist, ob du den Wudu verloren hast. Also bleibst du bei dem, was sicher ist. Und sicher ist was? Haben wir gesagt, dass du Wudu hast. Also brauchst du dein Wudu nicht erneuern. Und dann betest du dein Asr-Gebet, ohne dass du dein Wudu erneuern musst. Solltest du im Nachhinein dann merken, dass du doch kein Wudu hattest, dann greift eine andere Regel. Die andere Regel lautet, La ibrata bi dhanni al-bayyini khata'u. Das heißt, eine Überzeugung, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat, ist irrelevant. Das heißt, dann weißt du, oh, ich hatte kein Wudu, du bist jetzt sicher. Du bist dir sicher, du bist nachher überzeugt, du hast keinen Zweifel mehr. Vorher du hattest Zweifel, habe ich Wudu oder habe ich keinen mehr. Aber jetzt hast du hier gebetet und nachher sagst du dir, ach subhanallah, jetzt kann ich mich erinnern, ich habe doch den Wudu verloren. Also natürlich, du darfst jetzt nicht sagen, ich habe gebetet, die Sache ist vorbei. Nee, du musst gehen, Wudu machen und dein Gebet erneut verrichten. Umgekehrt gilt genau das Gleiche. Jemand steht morgens auf, hat natürlich kein Wudu vom Schlaf, logischerweise, und geht zur Arbeit und jetzt zur Wuhrzeit will er beten. Und normalerweise, er macht den Wudu vormittags, weil er Duha betet und so. Aber heute, er hat es vergessen, weil er kein Duha gebetet hat, weiß er nicht, ob er Wudu gemacht hat. Das heißt, es ist unsicher, ob er Wudu gemacht hat. Aber sicher ist, dass er morgens aufgestanden ist und kein Wudu hat. Also muss er in diesem Fall den Wudu vollziehen. Und diesen Grundsatz, den wir gesagt haben, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, entnehmen wir aus dem folgenden Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der mit dem Wudu gar nichts zu tun hat. Es geht um Salah. Abu Sa'id al-Khudri sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. Abu Sa'id al-Khudri hat daran berichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, wenn jemand von euch im Gebet Zweifel hat und nicht weiß, ob er drei oder vier Raka'a verrichtet hat. Und das passiert jedem von uns. So soll er den Zweifel unterlassen und darauf aufbauen, wovon er sich sicher ist. Und auf dem aufbauen, wovon er sich sicher ist. Und sicher ist was, wenn du drei oder vier, du weißt nicht, hast du schon drei gebetet oder vier? Also dann sichert es drei. Drei hast du auf jeden Fall. Der Zweifel ist bei der vier. Und deswegen die vier Raka'at, da kannst du nicht davon ausgehen. Du gehst von drei Raka'at aus und dann, das heißt, du fügst ein Raka'at noch hinzu. In einer anderen Überlieferung hat der Prophet uns erklärt, in diesem Fall, dass man dann natürlich noch zwei Sajda macht, zwei Sahu-Niederwerfungen macht vor dem Salam. So viel haben die meisten schon gekannt. Jetzt wollen wir aber die Sache noch ein bisschen vertiefen. Sollte man von beidem überzeugt sein? Also jetzt konzentrieren. Stell dir vor, du bist sowohl davon überzeugt, dass du Wudu durchgeführt hast. Du weißt ganz genau, das ist jetzt Duhr-Zeit, okay? Du weißt ganz genau, dass du Wudu gemacht hast. Weil du Duha gebetet hast. Und du vielleicht jemanden Wudu vorgemacht hast. Du bist dir 100% sicher. Gleichzeitig bist du 100% davon überzeugt, dass du Wudu auch verloren hast. weil du weißt, dass du dein Geschäft verrichtet hast. Das Problem ist nur, du weißt nicht, in welcher Reihenfolge du das gemacht hast. Du weißt nicht, in welcher Reihenfolge du es gemacht hast. Deswegen kann beides sein. Deswegen können wir jetzt die Regel, so wie wir es gerade erwähnt haben, nicht so einfach mehr anwenden. In diesem Fall fragen wir den Betroffenen, wie war dein Zustand davor? Weil da, jetzt bei unserem Fall angewandt, der ist ja morgens aufgestanden. Okay? Das ist das, was ich muss jetzt mich auf das letzte Ereignis erinnern, was ich weiß, hundertprozentig weiß. Okay? Ich bin morgens aufgestanden, hatte ich kein Wudu. Dann habe ich zwei Sachen gemacht. Einmal Wudu gemacht und einmal Wudu verloren. Richtig? Und jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Reihenfolge das gemacht worden ist. Aber der Zustand vorher, von dem bin ich mir sicher. Das ist nämlich, dass ich kein Wudu hatte, als ich morgens aufgestanden bin. Also fragen wir ihn, hattest du vorher Wudu oder hattest du vorher kein Wudu? Wenn er sagt, ich hatte vorher kein Wudu, wie in dem Fall, den ich gerade eben gesagt habe, dann gehen wir genau vom Gegenteil aus. Dann machen wir genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Er sagt also, ich habe vorher kein Wudu gehabt, dann musst du jetzt den Wudu vollziehen. Nein, wir gehen vom Gegenteil aus, haben wir gesagt. Richtig? Nein. Das heißt, wir gehen vom Gegenteil aus, das heißt, er braucht den Wudu nicht vollziehen, weil er hat Wudu. Okay? Und umgekehrt genauso. Wenn er sagt, vorher hatte ich Wudu, dann sagen wir, dass er jetzt kein Wudu hat. Weil das ist das Gegenteil. Wenn er sagt, vorher ich hatte Wudu, dann sagen wir jetzt, du hast jetzt kein Wudu. Das heißt also, wenn wir einen Schritt zurückgehen, das ist, sind eigentlich zwei Schritte, denn der erste Schritt ist, dass er sagt, ich habe Wudu gemacht und habe mein Wudu verloren. Und der zweite Schritt ist der Zustand vorher. Wenn wir also zwei Schritte gehen müssen, das heißt immer bei gerader Anzahl von Schritten, wir gehen vom Gegenteil aus, wie ich gerade erklärt habe. Und wenn wir von ungerader Anzahl von Schritten reden, ein Schritt, drei Schritte, fünf Schritte, das wird nicht passieren, aber das nur, damit wir es theoretisch verstehen, damit wir auch sehen, dass die Regeln, wenn wir sie einmal anwenden, müssen wir sie auch konsequent durchführen. Wenn wir bei ungerader Anzahl von Schritten sind, 1, 3, 5, dann urteilen wir gemäß dem, was er sagt. Wenn er sagt, ich hatte, weißt du, Wudu vorher gehabt, dann sagen wir, dann hast du auch jetzt Wudu. Weil Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Wenn wir aber von ungeraden Schritten gehen, ungerader Anzahl von Schritten gehen, 2, 4, 6, 8, 10, was nicht passieren wird normalerweise, dann sagen wir, dass du genau das im gegenteiligen Zustand bist von dem, was du gerade eben gesagt hast. Und wer das nicht ganz nachvollzogen hat, der kann sich das nochmal anhören, inshallah. Und der soll das mal aufschreiben auf einen Zettel und er wird inshallah ta'ala auch herausfinden, warum das stimmt mit der geraden, ungeraden Anzahl, je nachdem wie du zählst natürlich. Aber immer der erste Schritt, wenn der eine Schritt so war, dann ist der nächste Schritt das Gegenteil davon. Und der Grund dafür ist ganz einfach, wenn wir uns das nochmal klar machen, an diesem Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe. Jemand steht morgens auf, dann hat er in diesem Fall keinen Wudu. Dann macht er einmal Wudu und verliert einmal den Wudu. Dann zum Dhuhr-Gebet weiß er nicht mehr, was er machen soll. Richtig? Wunderbar. Dann fragen wir ihn, was hast du gemacht? Er sagt, ich habe Wudu gemacht und auch mein Wudu verloren. Ja, welches von beiden hast du zuerst gemacht? Er sagt, ich weiß nicht, weil wenn er es wüsste, dann wäre die Sache erledigt. Ja. Ich weiß nicht, sagt er. Tayyib. Was war vorher der Fall? Vorher der Fall, sagt er, war, dass ich morgens aufgestanden bin und ich hatte keinen Wudu. Dann sagen wir, bist du jetzt im gegenteiligen Zustand. Warum? Weil, als er morgens aufgestanden ist, hat er keinen Wudu gehabt. Das ist gewiss. Die Regel Gewissheit wird nicht zweifelhaft, gilt immer noch. Okay? Weil als er morgens aufgestanden hat, hat er keinen Wudu gehabt. Wenn er jetzt den Wudu, wenn er jetzt etwas macht, wodurch den Wudu verliert, dann ändert das nichts an seinem Zustand. Dann ändert das nichts an seinem Zustand. Wenn er aber Wudu macht, dann ändert das auf jeden Fall etwas an seinem Zustand. Mit Gewissheit ändert das etwas an seinem Zustand. Deswegen packen wir den Fall, dass sein Wudu verloren wird, zu dem, was ursprünglich der Fall war. Und der Wudu verändert seinen ursprünglichen Zustand. Und das ist der Grund, warum wir sagen, dass der Wudu in diesem Fall gültig ist. Weil, anders ausgedrückt, er hat Wudu gemacht oder hat keine Wudu gemacht? Er hat Wudu gemacht, richtig? Weil er sagt, ich habe einmal Wudu gemacht, einmal mein Wudu verloren. Das heißt, er hat Gewissheit Wudu gemacht. Als er mit Gewissheit Wudu gemacht hat, was ist deine Gewissheit, dass du ihm sagst, dein Wudu ist ungültig? Du hast keine. Du sagst, er ist morgens aufgestanden, dann sage ich dir, aber er hat später Wudu gemacht. Dann sagt er, ja okay, aber ich habe nachher Wudu voll, und sagst, aber du weißt nicht, welche Reihenfolge. Und dadurch, dass du nicht weißt, in welche Reihenfolge, kannst du ihm nicht sagen, dein Wudu ist ungültig. Wenn ja, würdest du auf Zweifel aufbauen. Weil das ist ja gerade sein Zeit. Und Zweifel, er weiß nicht, welche Reihenfolge er es gemacht hat. Wie kannst du ihm dann sagen, sein Wudu ist ungültig geworden? Kannst du nicht machen. Ja? Das ist der Grund, warum wir sagen, bei gerader Anzahl von Schritten, du gehst vom Gegenteil aus, von dem, was er gesagt hat. Und bei ungerader Anzahl von Schritten, du gehst von dem aus, was er genau sagt. An dieser Stelle, die Zeit ist, glaube ich, eingetroffen. Höre kurz den Adhan, inshallah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا